Deutschlandradio Kultur. Lesart. Und dazu begrüßt sie Maike Albart. Wer wagt, gewinnt. Dieses Sprichwort kennt vermutlich wirklich jeder. Es kursiert seit über 500 Jahren und kommt schon im Märchen von Rübezahl vor. Der Umweltminister von Schleswig-Holstein, Robert Habeck, hat den auffordernden Charakter dieses Sprichwortes jetzt noch forciert. Der Titel seines neuen Buches lautet nämlich »Wer wagt, beginnt«. Robert Habeck bewirbt sich in diesem Herbst um die Spitzenkandidatur der Grünen für die Bundestagswahl und ist heute Vormittag in der Lesart zu Gast. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich kannte Sie, Herr Habeck, als Literaturwissenschaftler und Autor. Ihr Aufsatz in einem Band über den Schriftsteller Ernst Wilhelm Händler hieß »Zur Deregulierung der Literatur«. Was ist denn da passiert bei Ihnen? Von Händler und der Deregulierung der Literatur zum Ministeramt, meinen Sie? Genau. Ich bin da reingestolpert ein bisschen und habe dann angefangen zu beginnen, wenn ich im Bild bleiben darf, und habe eine Freude daran entdeckt, die mich selbst überrascht hat. Ich glaube, dass von der anfänglichen Neugier, mal in der Politik was anfangen zu wollen, wie es halt so ist, wenn man zum ersten Mal zu einer Kreismitgliederversammlung fährt oder ohne zu wissen, in was für einen Club man da eigentlich eintritt, man in eine Partei eintritt, hin zur Amtsführung, ist es ein Prozess bei mir gewesen, der mich immer mehr begeistert hat. Und das ist eigentlich eine erstaunliche Erfahrung gewesen, weil das, was ich höre, ist ja immer das Gegenteil. In der Politik, da musst du die Kompromisse machen, alles gelingt nur halb, immer gibt es Anfeindungen, alles ist so lauwarm und im Zweifelsfall korrupt und eklig. Und ich erlebe genau die gegenteilige Erfahrung. Je mehr Kompromisse man schließt, umso größer wird meine Leidenschaft für den Horizont, umso mehr sehe ich mich bestätigt, dass persönlicher Einsatz sich lohnt. Und umso mehr Verantwortung suche ich. Mehr zu dieser Verantwortung und zu der Leidenschaft von Robert Habeck gleich. Musikalisch steigen wir ein mit dem schwedischen Popduo First Aid Kit, das aus zwei Schwestern besteht, hier mit My Silver Lining. Wer wagt, beginnt, so heißt die politische Standortbestimmung und Selbstbefragung des Umweltministers von Schleswig-Holstein, Robert Habeck. Er ist heute in der Lesart auf Deutschlandradio Kultur zu Gast. Sie schildern in Ihrem Buch Ihre Situation als junger Familienvater, als Sie ganz bewusst einkaufen, sehr ökologisch denken. Das hat Ihnen dann aber nicht mehr ausgereicht. Warum nicht? Davon handelt das Buch eigentlich, dass ich an irgendeiner Stelle in meinem Leben gemerkt habe, dass es zwar gut ist, für sich selbst da zu sein, für seine Familie da zu sein, für seinen Beruf da zu sein, aber dass da noch was anderes in mir schlummert oder wahrscheinlich in uns allen schlummert, das was anderes will. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder sofort Umweltminister werden muss, aber in der Auseinandersetzung, die wir so häufig führen, könnte es bedeuten, dass man sich stärker auf den Bürgersinn in einer Demokratie konzentriert. Also nicht nur sagt, wir sind Konsumenten, Hauptsache warm, reich und satt, und sonst kümmern wir uns nicht darum, sondern wir alle sind auch Menschen, die Ideale und Hoffnungen und Visionen haben. Mich hat es in die Politik getrieben, aber mir ist wichtig, dass unabhängig davon, ob man selbst Politiker wird oder nicht, der Sinn von Demokratie ist, größere Dinge hinzubekommen, als man selber im Privaten regeln kann. Hinwendung zur Welt, Objektivierung von Wünschen und Hoffnungen, das macht Politik aus und im besten Fall auch unseren Staat. Das klingt jetzt sehr visionär, aber häufig ist es doch dann in der Politik im Alltag so, dass Dinge sehr mühsam errungen werden. Also das Geschäft scheint doch kleinteilig zu sein. Wie schaffen Sie es, vielleicht auch mit einem Beispiel Dinge dann trotzdem zu gestalten? Ach, wir führen dieses Gespräch zum Beispiel gerade, um mal was ganz Kleines zu nennen und jetzt nicht die großen weltpolitischen Krisen, Flüchtlingspolitik oder Bundesrat zu nehmen, in einer Woche, wo es mir endlich gelungen ist, einen Kompromiss zwischen Kitesurfern und Naturschutz hinzubekommen. Das war ein Thema, ja, man würde denken, die Welt hat auch wichtigere Themen zu behandeln, hat sie auch in der Tat, aber es hat alle Nerven der Beteiligten extrem angespannt. Es ging darum, dass die Kiter nicht in Nationalparkgebiete oder Naturschutzgebiete reingehen sollen und auf der anderen Seite die Naturschützer auch nicht überziehen sollen und genug Platz für den Wassersport leisten sollen. Und als es gelungen ist, ist aus dieser ideologischen Wolke rauszuholen, wo alle immer nur übereinander geredet haben, sondern endlich miteinander geredet haben, dann ist es gelungen, eine Lösung zu finden, die beiden Seiten drei Viertel Recht gibt, aber eben nicht 100% Recht gibt. Aber das ist ja schon numerisch so, wenn beide mehr Recht bekommen als 100% in der Summe möglich ist, dann hat man doch gesellschaftlichen Fortschritt erreicht. Und so gucke ich da drauf. Kompromisse sind nicht von übel. Wenn sich eine Gesellschaft einigt auf Verfahren, dann ist das gesellschaftlicher Fortschritt, den kann ich bejahen. Es ist mühsam, dahin zu kommen, aber so funktioniert ein Gemeinwesen und das euphorisiert mich geradezu. Weil sich zeigt, dass sich etwas ändern kann. Sie beklagen ja in Ihrem Buch, Robert Habeck, das Floskelhafte der Sprache, was sich breit gemacht habe, sagen Sie, unter Angela Merkel auch. Wie kann man das aufbrechen? Nur mit hohem persönlichen Einsatz der Politiker. Wir leben in einer Welt, die uns alle, also jetzt die Politiker, abschirmt, und zwar strukturell abschirmt. Das hat gar nichts damit zu tun, dass wir selber feige, böse oder korrupt sind, sondern wir haben, einfach weil der Alltag so echt ist, wir haben meistens Fahrer, wir haben Vorzimmer, Hotels werden uns gebucht, Reden werden geschrieben, Vermerke werden vorbereitet. Das ganze System ist darauf ausgerichtet, keine Fehler zu machen. Wenn das umschlägt in die Haltung, in die Sprache, dann ist man nicht mehr greifbar. Dann ist das System, zieht einen rein in eine gewisse Plastikwelt, und man muss sich aber angreifbar machen, um greifbar zu sein. Mhm. Und irgendeiner muss damit anfangen, warum nicht die Politiker selbst? Sie sprechen von linkem Patriotismus. Was soll dieser linke Patriotismus sein? Er ist im Grunde eine Beobachtung, dass sich doch auch durch das Zutun von so vielen Protestbewegungen, Bürgerinitiativen, vielleicht auch meiner Partei, ich bin bei den Grünen, Deutschland enorm gewandelt hat. Würde mich heute einer fragen, wie findest du eigentlich Deutschland, würde ich sagen, lässig, entspannt, selbstverständlich, freundlich und cool. Und diejenigen, die es ängstlich, klein, abschließend, ausgrenzend und irgendwie verbittert machen wollen, die sprechen gar nicht für die Gesellschaft, die ich kenne. Natürlich gibt es Probleme all und überall, aber wir lösen die doch schon lange nicht mehr, indem wir uns verbittert abwenden davon. Und das zu sagen, heißt ja, unser Gemeinwesen, unser Land, unseren Staat in der Form, in der er ist, die muss ja nicht immer so sein, zu bejahen. Und das nenne ich dann linken oder progressiven Patriotismus, wissend, dass das einige Leute verärgert oder stört, aber soll es auch. Allerdings bemerke ich doch sehr, auch gerade in den letzten Wochen, in denen wir jetzt auch mit den Wahlen zu tun hatten in Mecklenburg-Vorpommern, bei vielen Bürgern so eine verächtliche Haltung gegenüber den Institutionen oder auch gegenüber Entscheidungsträgern oder auch gegenüber den Medien und den Intellektuellen. Wie geht man mit diesem Volkszorn um? Nicht, indem man darauf einsteigt. Man muss ihn ernst nehmen, und das ist tatsächlich auch meine Beobachtung, dass wir leben in einer Zeit, die sich extrem wandelt, und alle Gewissheiten, die wir hatten, werden ein Stück weit in Frage gestellt. Nicht nur politische Gewissheiten, dass immer Europa für einen da ist, dass immer Frieden herrscht, dass der Staat immer funktioniert, dass die Politiker immer eine Antwort wissen, sondern die Politiker strahlen aus, wir wissen auch nicht immer eine Antwort. Die Globalisierung kommt, die Digitalisierung kommt, Roboter nehmen uns unsere Arbeiten weg, und dann sind die Schulklos noch nicht mal mehr heile und irgendwie funktioniert es scheinbar an vielen Stellen nicht. Und wenn darauf nicht eine Antwort gegeben wird, die über den Alltag hinausgeht, dann schafft man zu viel Raum für diejenigen, die sich in dieser Angst einnisten und wohlfühlen. Was halten Sie denn von solchen Elementen wie Volksabstimmungen? Könnte das mehr Demokratie schaffen, oder sind Sie da skeptisch? Also gerade jetzt in Bezug auf das, was passiert ist in Großbritannien mit dem Brexit. Ich glaube, dass am Ende des Tages die formale Antwort nicht ausreicht. Also alles, was unter Liquid Democracy, neuen Abstimmungstools, und dazu gehört eben auch die Volksabstimmung, angeboten wird, kann helfen, muss aber nicht. Das ist in Wahrheit keine Antwort in der Sache. Die Antwort in der Sache muss aus der politischen Idee und den Menschen, die sie verkörpern, heraus erfolgen. Eine Vertrauenskultur entsteht nicht durch die formalen Prozesse, die dahin führen. Das heißt, es entlastet uns Politiker oder uns alle als Bürger nicht, um die Idee von unserem Gemeinwesen zu ringen. Also Merkels Satz, wir schaffen das, hat eigentlich gar nicht die Frage nach sich zu ziehen, was soll denn geschafft werden oder wie schaffen wir das, wie ich das immer höre, sondern wer ist eigentlich wir? Was ist der Diskurs, der uns zusammenhält? Und da helfen Volksabstimmungen erstmal neutral so gar nichts. Ich würde so antworten, Abstimmungen, die nur zwischen Nein und Ja den Unterschied lassen, sind schlechte Abstimmungen, weil man sich immer im Nein verbutteln kann. Ich habe überhaupt nichts gegen Volksabstimmungen. Ich bin etwas skeptischer, als ich es vor Jahren war, weil ich sehe, dass sich zu viele Menschen im Nein einrichten. Wenn die Fragen vernünftig und zwar auch verantwortungsbewusst gestellt sind, von mir aus gerne Volksabstimmungen. Wenn man aber nur sagt, die einen dürfen Nein sagen, die haben es dann immer leicht, die können alles verdammen, die werden auch nicht zum Ja gezwungen, dann wird man jede Volksabstimmung verlieren in dieser gesellschaftlichen Situation, in der wir sind, die etwas Gutes, etwas Progressives und die Verantwortung will. Weil auch die Fragestellung dann viel zu einfach ist. Das passt zu dem, was Sie in Ihrem Buch auch sagen, dass wir neue Geschichten brauchen. Die Historiker sprechen dann ja immer von Narrativen. Welche könnten das denn sein? Erst einmal stelle ich fest, ich bin in einer Zeit groß geworden, wo das Ende der großen Erzählung, das ist so ein Schlagwort von Michel Foucault aus dem Poststrukturalismus, immer galt. Also es gibt nach dem Zusammenbruch des Kommunismus nicht mehr die große emanzipatorische Idee. Und darin haben sich viele gerade aus dem progressiven Spektrum irgendwie eingerichtet und zurechtgefunden. Das große Durchwursteln war sozusagen angesagt. Und wir haben übersehen, dass die Feinde der Humanität sehr wohl große Erzählungen schaffen. Nur sind es dann eben Nationalisten, im schlimmsten Fall Islamisten oder Terroristen. Und denen stehen wir wehrlos gegenüber. Also braucht es eine Vision, eine Idee von Europa. Es muss ein Versprechen von Gerechtigkeit geben. Es muss die Idee von ökologischer Transformation, also wir retten das Klima ja nicht, wenn wir es denn überhaupt retten, um unser Selbst willen, sondern für die nachkommenden Generationen. Also größer denken als der Alltag und das kleine Kuddelmuddel und das auch in einen Prozess kleiden, der sagt, heute sind wir hier, da müssen wir hin, das sind die Wege und wir werden alles dafür tun, dass wir die Kapitel so erläutern, dass diese Wege erschritten werden. Das muss erfolgen und die großen Ideen habe ich schon genannt. Internationalität statt Renationalisierung, Klimawandel und ein Wohlstandsbegriff, eine Wohlstandsgesellschaft ohne ewigen Verbrauch von Ressourcen, inklusive Tieren, die wir auch zu Ressourcen machen. Das sind die beiden großen Kernthemen, meine ich. Sie sprechen davon, dass man häufig auf Sicht fährt, also dann doch die kleinen Dinge in Angriff nehmen muss. Wie könnte man denn so eine visionäre Politik, wie Sie sie auch skizziert haben, jetzt durchsetzen? Der größte Fehler in dem Satz von Helmut Schmidt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, ist nicht, dass er findet, man soll sich im Alltag aufhalten und nicht zu weit hinausdenken, sondern dass er uns eingeredet hat, dass es dazwischen eine Trennung gibt. Also einen scheinbaren Widerspruch zwischen weitplanender, weiträumig denkender, visionärer Politik und der Lösung im Alltag. Das ist ja gar kein Widerspruch. Wenn man immer nur auf seine Füße guckt, wird man nie wissen, in welche Richtung man läuft. Und wenn man immer nur auf den Horizont starrt, ohne sich zu bewegen, dann wird man nie ankommen oder man stolpert schon bei den ersten Schritten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme jetzt nochmal mein Kitesurfer-Beispiel, weil es so schön klein ist und wirklich jeder sagen kann, ja gut, also da muss es ja eine Lösung geben. Aber die Lösung ist eben eingebettet in den größeren, darf ich das sagen, visionäreren Kontext, Freiheit in der Bewegung im Alltag, nämlich Kitesurfen in diesem Fall, zu vereinbaren mit Naturschutz. Und das muss doch möglich sein. Es muss doch möglich sein, dass wir unsere Umwelt, das ist jetzt die visionäre Conclusio daraus, so nutzen, dass wir Spaß daran haben, Freude daran haben, ohne sie zu zerstören. Die Mühsal der Ebene war ewige Verhandlungen mit den Surfern, mit den Naturschutzverbänden und so weiter. Das kann man jetzt übertragen auf Verhandlungen über Klimaschutzabkommen, über Agrarwenden, über Nutztierhaltungsformen, über Sicherheitspolitikfragen. Aber die Idee dahinter ist natürlich eine weit größere. Nur ohne diese Idee, ohne den Kitern zu sagen, Leute, ich verstehe schon, dass ihr jetzt 5 Kilometer weiterfahren müsst, wenn wir diese Vereinbarung so haben, aber ihr könnt doch nicht ernsthaft wollen, dass die Naturschützer euch dafür kritisieren, dass ihr die Natur schädigt. Ohne diese Idee hätte ich das auch nie hinbekommen. Vision und Pragmatismus sind kein Widerspruch, sondern bedingen sich. Sie spiegeln einander. Wie Robert Habeck zu diesen Überzeugungen gekommen ist, schildert er in seinem Buch Wer wagt, beginnt, die Politik und ich. Es liegt vor im Kiepenheuer und Witsch Verlag, 288 Seiten für 14,99 €. Vielen Dank, Herr Habeck. Sehr gerne. Wir machen weiter mit Musik. Tried and True der US-Rockband Ween.